Mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, auf dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollbracht habe. Die Welt, die sich dreht, nennt sich Mutter Erde, weil ich hier lebe, weil ich hier sterbe. Hier bin ich zum Mann geworden, doch ich habe dich durchschaut. Das Leben habe ich schon 100-mal durchgekaut. Warum müssen Menschen hungern? Warum müssen Menschen sterben? Sitzen auf der Straße zwischen Gewalt und Scherben. Medien, Gesellschaften, alles wird manipuliert. Ist doch gar kein Wunder, dass alles hier eskaliert. Und so lange dreht die Welt sich weiter. Dir geht es nur so lange gut, bis du auch mal scheiterst. Menschen führen Kriege, überall Gewalt und Hass. Mutter Erde, was hast du aus uns gemacht? Tut mir leid, dass ich gegenrede, doch halt die Klappe. Armut, Leid, Krieg, schau an, was ich dir sage. Der dicke Bonzer hat ne Wohlstandsklauze. Der sozial Schwache haut den Bonzenbengel auf die Schnauze. Auf der Suche nach dem Money. Ist dein Leben nichts wert? Mittlerweile alles Stanne. Stehe auf, denn du brauchst ein Kämpferherz. Auf der Suche nach dem Money. Ist dein Leben nichts wert? Mittlerweile alles Stanne. Stehe auf, denn du brauchst ein Kämpferherz. Warum ich es dir sage, sind wir nicht alle gleich? Klar gibt es Unterschiede, ja ich weiß. Was bringt uns Krieg? Lasst uns leben in Frieden. Lerne zu helfen, zu teilen und zu lieben. Die besten Storys schreibt wie immer das Leben. Kapitel für Kapitel auf all diesen Wegen. Der Mensch ist eine hochdenkende Kreatur, doch meistens nur etwas dumm, gierig und stur. Kriege machen Menschen, Menschen machen Kriege. Geld ist nur Papier, doch wertvoll wie ne Biene. Kinder sehen Kinder und die Welt mit Kinderaugen. Hört auf, diesen Kindern Kindesträume zu rauben. Keiner wird geboren mit nem Rassenhass. Du bist das, was die Gesellschaft aus dir macht. Lebe in Freiheit, mein Freund, und niemals in Ketten. Zusammen sind wir stark und keine Marionetten. Auf der Suche nach dem Money. Ist dein Leben nichts wert? Mittlerweile alles Stanne. Stehe auf, denn du brauchst ein Kämpferherz. Auf der Suche nach dem Money. Ist dein Leben nichts wert? Mittlerweile alles Stanne. Stehe auf, denn du brauchst ein Kämpferherz. Stunning.